Ihr wunderschönen Augenblicke, die lieblichste der ganzen Welt, hab euch mit ihrem ewigen Glücke, mit ihrem süßen Licht erhellt. Ihr Stellen, ihr geweihten Plätze, ihr trugt ja das geliebte Bild. Was Wunder habt ihr, was für Schätze vor meinen Augen. Gärten, all ihr grünen Haine, du Weinberg in der süßen Zier, es nahte sich die Heere reine, in Züchten gar zu froh. Worte, die sie da gesprochen, du schönstes, halbverhauchtes Wort, dein Zauberbann wird nie gebrochen, du klingst und wirkest fort und ihr lacht und lugt in ewigem Reiz. Ich schaue sehnsuchtsvoll zurücke, voll Schmerz und Lust.